Nach 4 Tagen kehrten wir zurück. Selbst der Tritt war jetzt anders geworden. 17-jährige Knaben sahen nun Männern ähnlich. Die Freiwilligen des Regiments List hatten vielleicht nicht recht kämpfen gelernt, allein zu sterben wussten sie wie alte Soldaten. Das war der Beginn. So ging es nun weiter, Jahr für Jahr. Anstelle der Schlachtenromantik war aber das Grauen getreten. Die Begeisterung kühlte allmählich ab und der überschwängliche Jubel wurde erstickt von der Todesangst. Es kam die Zeit, da jeder zu ringen hatte zwischen dem Trieb der Selbsterhaltung und dem Mahnen der Pflicht. Auch mir blieb dieser Kampf nicht erspart. Immer wenn der Tod auf Jagd war, versuchte ein unbestimmtes Etwas zu revoltieren, bemühte sich dann als Vernunft, den schwachen Körper vorzustellen, und war dann doch nur die Feigheit, die unter solchen Verkleidungen den Einzelnen zu umstricken versuchte. Ein schweres Ziehen und Warnen hob nun an, und nur der letzte Rest des Gewissens gab oft noch den Ausschlag. Je mehr sich aber diese Stimme, die zur Vorsicht mahnte, mühte, je lauter und eindringlicher sie lockte, umso schärfer ward dann der Widerstand, bis endlich nach langem inneren Streite das Pflichtbewusstsein den Sieg davontrug. Schon im Winter 1915-16 war bei mir dieser Kampf entschieden. Der Wille war endlich restlos Herr geworden. Konnte ich die ersten Tage mit Jubel und Lachen mitstürmen, so war ich jetzt ruhig und entschlossen. Dieses aber war das Dauerhafte. Nun erst konnte das Schicksal zu den letzten Proben schreiten, ohne dass die Nerven rissen oder der Verstand versagte. Aus dem jungen Kriegsfreiwilligen war ein alter Soldat geworden. Dieser Wandel aber hatte sich in der ganzen Armee vollzogen. Sie war alt und hart aus diesem ewigen Kampf hervorgegangen, und was dem Sturme nicht standzuhalten vermochte, wurde eben von ihm gebrochen. Nun aber erst musste man dieses Heer beurteilen. Nun, nach 2, 3 Jahren, während deren es von einer Schlacht heraus in die andere hineingeworfen wurde, immer fechtend gegen Übermacht an Zahl und Waffen, hungerleidend und Entbehrungen ertragend, nun war die Zeit, die Güte dieses einzigen Heeres zu prüfen. Mögen Jahrtausende vergehen, so wird man nie von Heldentum reden und sagen dürfen, ohne des deutschen Heeres des Weltkrieges zu gedenken. Man wird aus dem Schleier der Vergangenheit heraus die eiserne Faust des grauen Stahlhelms sichtbar werden, nicht wankend, nicht weichend, ein Mahnmal der Unsterblichkeit. Solange aber Deutsche leben, werden sie bedenken, dass dies einst Söhne ihres Volkes waren. Ich war damals Soldat und wollte nicht politisieren. Es war hierzu auch wirklich nicht die Zeit. Ich hege heute die Überzeugung, dass der letzte Fuhrknecht dem Vaterlande noch immer mehr an wertvollen Diensten geleistet hat, als selbst der erste, sagen wir, Parlamentarier. Ich hasste diese Schwätzer niemals mehr als gerade in der Zeit, da jeder wahrhaftige Kerl, der etwas zu sagen hatte, dies dem Feinde ins Gesicht schrie oder sonst zweckmäßig sein Mundwerk zu Hause ließ und schweigend irgendwo seine Pflicht tat. Ja, ich hasste damals diese Politiker. Und wäre es auf mich angekommen, so würde sofort ein parlamentarisches Schipperbataillon gebildet worden sein, dann hätten sie unter sich nach Herzenslust und Bedürfnis zu schwätzen vermocht, ohne die anständige und ehrliche Menschheit zu ärgern oder gar zu schädigen. Ich wollte also damals von Politik nichts wissen, konnte aber doch nicht anders, als zu gewissen Erscheinungen Stellung zu nehmen, die nun einmal die ganze Nation betrafen, besonders aber uns Soldaten angingen. 2 Dinge waren es, die mich damals innerlich ärgerten und die ich für schädlich hielt. Schon nach den ersten Siegesnachrichten begann eine gewisse Presse langsam und vielleicht für viele zunächst unerkennbar, einige Wermutstropfen in die allgemeine Begeisterung fallen zu lassen. Es geschah dies unter der Maske eines gewissen Wohlwollens und Gutmeinens, ja einer gewissen Besorgtheit heraus. Man hatte Bedenken gegen eine zu große Überschwänglichkeit im Feiern der Siege. Man befürchtete, dass dieses in dieser Form einer so großen Nation nicht würdig und damit auch nicht entsprechend sei. Die Tapferkeit und der Heldenmut des deutschen Soldaten wäre ja etwas ganz Selbstverständliches, und so, dass man darüber nicht so sehr in unwürdigen Freudenausbrüchen sich hinreißen lassen dürfe, schon um des Auslandes willen, dem eine stille und würdige Form der Freude mehr zusage als ein unbändiges Jauchzen und so weiter. Endlich sollten wir Deutschen doch auch nicht vergessen, dass der Krieg nicht unsere Absicht war, mithin wir uns auch nicht zu schämen hätten, offen und männlich zu gestehen, dass wir jederzeit zu einer Versöhnung der Menschheit unseren Teil beitragen würden. Deshalb wäre es aber nicht klug, die Reinheit der Taten des Heeres durch zu großes Geschrei zu verrußen, da ja die übrige Welt für ein solches Gehabe nur wenig Verständnis aufbringen würde. Nichts bewundere man mehr als die Bescheidenheit, mit der ein wahrer Held seine Taten schweigend und ruhig vergesse, denn darauf kann das Ganze hinaus. Statt dass man nun so einen Burschen bei seinen langen Ohren nahm und zu einem langen Pfahl hin und an einen Strick aufzog, damit dem Tintenritter die feiernde Nation nicht mehr sein ästhetisches Empfinden zu beleidigen vermochte, begann man tatsächlich gegen die unpassende Art des Siegesjubels mit Ermahnungen vorzugehen. Man hatte keine blasse Ahnung, dass die Begeisterung, erst einmal geknickt, nicht mehr nach Bedarf zu erwecken ist. Sie ist ein Rausch und ist in diesem Zustande weiter zu erhalten. Wie aber sollte man ohne die Macht der Begeisterung einen Kampf bestehen, der nach menschlichem Ermessen die ungeheuerlichsten Anforderungen an die seelischen Eigenschaften der Nation stellen würde? Ich kannte die Psyche der breiten Masse nur zu genau, um nicht zu wissen, dass man hier mit ästhetischer Gehobenheit nicht das Feuer würde schüren können, das notwendig war, um dieses Eisen in Wärme zu halten. Man war in meinen Augen verrückt, dass man nichts tat, um die Siedehitze der Leidenschaft zu steigern, dass man aber die glücklich vorhandene nun auch noch beschnitt, vermochte ich schlechterdings nicht zu verstehen. Was mich dann zum Zweiten ärgerte, war die Art und Weise, in der man für gut hielt, sich dem Marxismus gegenüberzustellen. Man bewies damit in meinen Augen nur, dass man von dieser Pestilenz auch nicht die geringste Ahnung besaß. Man schien allen Ernstes zu glauben, durch die Versicherung, nun keine Parteien mehr zu kennen, den Marxismus zur Einsicht und Zurückhaltung gebracht zu haben. Dass es sich hier überhaupt um keine Partei handelt, sondern um eine Lehre, die zur Zerstörung der gesamten Menschheit führen muss, begriff man umso weniger, als dies ja nicht auf den verjudeten Universitäten zu hören ist. Sonst aber nur zu viele, besonders unsere höheren Beamten aus anerzogenem blöden Dünkel, es ja nicht für der Mühe wert finden, ein Buch zur Hand zu nehmen und etwas zu lernen, was eben nicht zum Unterrichtsstoff ihrer Hochschule gehörte. Die gewaltigste Umwälzung geht an diesen Köpfen gänzlich spurlos vorüber, weshalb auch die staatlichen Einrichtungen zumeist den privaten nachhinken. Von ihnen gilt, wahrhaftiger Gott, am allermeisten das Volkssprichwort, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Wenige Ausnahmen bestätigen auch hier die Regel. Es war ein Unsinn, sondergleichen in den Tagen des August 1914 den deutschen Arbeiter mit dem Marxismus zu identifizieren. Der deutsche Arbeiter hatte in den damaligen Stunden sicher aus der Umarmung dieser giftigen Seuche gelöst, da er sonst eben niemals hätte zum Kampf überhaupt auch nur anzutreten vermocht. Man war aber dumm genug zu vermeinen, dass nun vielleicht der Marxismus national geworden sei, ein Geistesblitz, der nur zeigt, dass in diesen langen Jahren es niemand von diesen beamteten Staatslenkern auch nur der Mühe wert gefunden hatte, das Wesen dieser Lehre zu studieren, da sonst denn doch ein solcher Irrsinn schwerlich unterlaufen sein würde. Der Marxismus, dessen letztes Ziel die Vernichtung aller nichtjüdischen Nationalstaaten ist und bleibt, musste zu seinem Entsetzen sehen, dass in den Julitagen des Jahres 1914 die von ihm umgarnte deutsche Arbeiterschaft erwachte und sich von Stunde zu Stunde schneller in den Dienst des Vaterlandes zu stellen begann. In wenigen Tagen war der ganze Dunst und Schwindel dieses infamen Volksbetrugs zerflattert und einsam und verlassen stand das jüdische Führerpack nun plötzlich da, als ob nicht eine Spur von den in 60 Jahren den Massen eingetrichterten Unsinn und Irrwahn mehr vorhanden gewesen wäre. Es war ein böser Augenblick für die Betrüger der Arbeiterschaft des deutschen Volkes. So wie aber erst die Führer die ihnen drohende Gefahr erkannten, zogen sie schleunigst die Tarnkappe der Lüge über die Ohren und mimten frech die nationale Erhebung mit.